»Ist Mr. Willoughby in Ihrem Teil von Somersetshire gut bekannt?« fragte Eleanor. »Oh ja, außerordentlich gut. Das heißt, ich glaube nicht, dass viele Leute ihn persönlich kennen, weil Combe Magna so abseits liegt. Aber alle finden ihn außerordentlich umgänglich, glauben Sie mir. Niemand ist überall so gern gesehen wie Mr. Willoughby, das können Sie Ihrer Schwester sagen. Sie hat enormes Glück, dass sie ihn bekommt, ich bitte Sie. Nicht, dass er nicht noch mehr Glück hat, sie zu bekommen, denn sie ist ein so hübsches und umgängliches Mädchen, dass das Beste gerade gut genug für sie ist. Allerdings finde ich sie durchaus nicht hübscher als Sie, glauben Sie mir. Denn ich finde sie beide ausgesprochen hübsch. Und Mr. Palmer auch, das weiß ich, obwohl er es gestern Abend nicht zugeben wollte.« Mrs. Palmers Mitteilungen über Willoughby waren nicht sehr ergiebig. Aber jede Aussage zu seinen Gunsten, wie unbedeutend auch immer, war ihr angenehm. »Ich bin so froh, dass wir uns endlich kennengelernt haben«, fuhr Charlotte fort, »und ich hoffe, dass wir die besten Freunde bleiben. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie ich mich auf die Begegnung mit Ihnen gefreut habe. Es ist so zauberhaft, dass Sie jetzt im Cottage wohnen. Es ist doch bestimmt ein einziges Vergnügen. Ich bin so froh, dass Ihre Schwester eine gute Partie macht. Ich hoffe, Sie werden oft in Combe Magna sein. Es ist ein entzückendes Plätzchen nach allem, was man hört.« »Sie kennen Oberst Brandon schon lange, nicht wahr?« »Ja, sehr lange. Seit meine Schwester verheiratet ist. Er ist ein sehr guter Freund von Sir John. Ich glaube«, fügte sie mit gesenkter Stimme hinzu, »er hätte mich gern genommen, wenn er gekonnt hätte. Sir John und Lady Middleton waren sehr dafür. Aber Mama fand die Partie nicht gut genug für mich, sonst hätte Sir John es dem Obersten vorgeschlagen und wir hätten auf der Stelle geheiratet.« »Wusste Oberst Brandon denn vorher nichts von dem Antrag, den Sir John ihrer Mutter übermittelt hat? Hat er Ihnen seine Zuneigung nie gestanden?« »Oh nein! Aber wenn Mama nicht dagegen gewesen wäre, hätte es ihm bestimmt ausgezeichnet gefallen. Er hatte mich damals höchstens zweimal gesehen, denn ich ging noch zur Schule. Allerdings bin ich so viel glücklicher. Mr. Palmer ist genau der richtige Mann für mich.« Die Palmers kehrten am nächsten Tag nach Cleveland zurück, und die beiden Familien in Barton waren wieder auf ihre eigene Unterhaltung angewiesen. Aber das dauerte nicht lange. Eleanor beschäftigte sich in Gedanken noch mit dem letzten Besuch, staunte noch darüber, dass Charlotte so völlig grundlos glücklich war, dass Mr. Palmer trotz guter Anlagen so einfältig handelte und dass zwischen Mann und Frau so oft eine merkwürdige Diskrepanz bestand, als Sir Johns und Mrs. Jennings unverdrossene Bemühungen um das gesellschaftliche Leben schon dafür sorgten, dass es neue Bekannte zu sehen und zu beobachten gab. Auf einem morgendlichen Ausflug nach Exeter hatten sie zwei junge Damen getroffen, in denen Mrs. Jennings zu ihrer Genugtuung Verwandte erkannte, was ein hinreichender Grund für Sir John war, sie umgehend ins Herrenhaus einzuladen, sobald ihre augenblicklichen Verpflichtungen in Exeter es erlaubten. Vor einer solchen Einladung verblassten die Verpflichtungen in Exeter kurzerhand. Und Lady Middleton geriet in nicht geringe Panik bei der Rückkehr ihres Mannes, als sie hörte, dass sie sehr bald den Besuch zweier Mädchen empfangen würde, die sie in ihrem Leben nie gesehen und für deren Eleganz, ja auch nur annehmbares Maß an Vornehmheit, sie nicht die geringste Garantie hatte, denn in dem Punkt gab sie auf die Beteuerungen ihres Mannes und ihrer Mutter nichts. Dass sie Verwandte waren, machte die Sache nur umso schlimmer, und Mrs. Jennings versuche, sie zu trösten, indem sie ihr riet, sich doch über ihre Eleganz nicht den Kopf zu zerbrechen, da sie alle miteinander verwandt seien und sich miteinander abfinden müssten, hatten deshalb eine unglückselige Wirkung. Da sich ihr Kommen nun aber nicht mehr vermeiden ließ, fand sich Lady Middleton in der ganzen Lebensweisheit einer wohlerzogenen Frau mit dem Gedanken ab und begnügte sich damit, ihrem Mann lediglich 5 oder 6 Mal pro Tag einen leichten Vorwurf daraus zu machen. Die jungen Damen trafen ein, und ihre äußere Erscheinung verriet keineswegs einen Mangel an Vornehmheit oder Eleganz. Ihre Kleidung war sehr schick, ihr Benehmen sehr gepflegt, sie waren entzückt vom Haus, hingerissen vom Mobiliar und zufällig so in Kinder vernarrt, dass sie Lady Middletons gute Meinung bereits vor Ablauf einer Stunde für sich gewonnen hatten. Sie erklärte sie als sehr umgängliche Mädchen, was für die gnädige Frau ein enthusiastisches Kompliment war. Sir Johns Vertrauen in sein eigenes Urteil wuchs mit diesem stürmischen Lob, und er machte sich auf der Stelle zum Cottage auf, um den Miss Dashwood von der Ankunft der Miss Steele zu berichten und ihnen zu versichern, dass sie die reizendsten Mädchen der Welt seien. Solche Empfehlung ließ sich allerdings nicht viel entnehmen. Elinor wusste nur zu gut, dass die reizendsten Mädchen der Welt überall in England zu finden waren, in allen denkbaren Variationen von Gestalt, Aussehen, Temperament und Intelligenz. Sir John wollte, dass die ganze Familie auf der Stelle zum Herrenhaus wanderte, um seine Gäste anzusehen. Der gutmütige, menschenfreundliche Mann. Es tat ihm weh, selbst eine Cousine dritten Grades für sich zu behalten. »Kommen Sie gleich«, sagte er. »Bitte kommen Sie. Sie müssen kommen. Ich bestehe darauf, dass Sie kommen. Sie glauben ja nicht, wie sehr Sie Ihnen gefallen werden. Lucy ist enorm hübsch und so gut gelaunt und umgänglich. Die Kinder hängen förmlich an ihr, als wäre sie eine alte Bekannte. Und alle beide brennen darauf, sie zu sehen, da sie in Exeter gehört haben, dass sie die hübschesten Mädchen weit und breit sind. Und ich habe ihnen erzählt, dass das alles haargenau stimmt und noch einiges mehr. Sie werden bestimmt entzückt von ihnen sein. Sie haben eine ganze Kutsche voll Spielzeug für die Kinder mitgebracht. Wie können sie so grausam sein, nicht zu kommen? Sie sind doch gewissermaßen ihre Cousinen. Sie sind meine Cousinen und die beiden sind die Cousinen meiner Frau. Also sind sie auch miteinander verwandt.« Aber Sir John hatte keinen Erfolg. Er konnte ihnen lediglich die Zusage abbringen, dass sie am nächsten oder übernächsten Tag im Herrenhaus vorsprechen würden, und verließ sie erstaunt über ihre Gleichgültigkeit, um nach Hause zu gehen und den Miss Steele gegenüber erneut mit ihren Vorzügen zu prahlen, so wie er vor ihnen mit den Miss Steele geprahlt hatte. Als der versprochene Besuch im Herrenhaus und die erste Begegnung mit diesen jungen Damen schließlich stattfand, stellte sich heraus, dass es an der Erscheinung der Älteren, die beinahe 30 war und ein sehr biederes und nicht sehr empfindsames Gesicht hatte, nichts zu bewundern gab. Aber der anderen, die nicht älter als 2 oder 23 war, gestanden sie beachtliche Schönheit zu. Ihre Züge waren hübsch, und sie besaß einen wachen, lebhaften Blick und ein selbstbewusstes Auftreten, das ihr zwar nicht eigentlich Eleganz und Grazie verlieh, aber doch ein gewisses Etwas. Beider Benehmen war ausgesprochen zuvorkommend, und Elinor konnte nicht umhin, ihnen ein gewisses Maß an Verstand einzuräumen, als sie sah, mit welch beständigen und wohlüberlegten Aufmerksamkeiten sie sich bei Lady Middleton einzuschmeicheln wussten. Über ihre Kinder konnten sie sich vor Begeisterung kaum lassen, priesen ihre Schönheit, warben um ihre Gunst und gingen auf alle ihre Späße ein. Und das bisschen Zeit, das sie bei diesem maßlosen Aufwand an Höflichkeiten erübrigen konnten, verbrachten sie damit, alles, was die gnädige Frau tat, wenn sie überhaupt etwas tat, zu bewundern oder das Muster irgendeines eleganten neuen Kleides anzufertigen, in dem sie am Tag vorher zu ihrem grenzenlosen Entzücken erschienen war. Es ist ein Glück für alle, die solche Schwächen ausnutzen, um sich einzuschmeicheln, dass eine liebevolle Mutter in ihrer Gier nach Lob für ihre Kinder zwar das unersättlichste menschliche Wesen ist, gleichzeitig aber auch das leichtgläubigste. Ihre Ansprüche sind maßlos, aber sie schluckt auch alles. Und die übertriebene Anhänglichkeit und Geduld der Miss Steele ihren Sprösslingen gegenüber wurde von Lady Middleton deshalb ohne das geringste Erstaunen oder Misstrauen zur Kenntnis genommen. Mit mütterlicher Selbstgefälligkeit beobachtete sie all die unverschämten Zudringlichkeiten und mutwilligen Streiche, denen ihre Cousinen ausgesetzt waren. Sie beobachtete, wie man ihre Schleifen aufzog, ihnen das Haar zerzauste, ihre Handarbeitsbeutel durchwühlte, ihre Messer und Scheren wegnahm und zweifelte nicht im geringsten daran, dass das Vergnügen wechselseitig war. Sie war lediglich überrascht, dass Elinor und Marian so ungerührt dabeisitzen konnten, ohne bei dem Spaß mitzumachen. »John ist so ausgelassen heute«, sagte sie, als er Miss Steeles Taschentuch nahm und aus dem Fenster warf. »Er steckt voller Streiche.« Und als kurz darauf der zweite Junge dieselbe Dame heftig in den Finger kniff, bemerkte sie liebevoll, wie übermütig William ist. »Und hier ist meine süße kleine Anna Maria«, fuhr sie fort und liebkoste zärtlich ein kleines dreijähriges Mädchen, das während der letzten 2 Minuten keinen Laut von sich gegeben hatte. »Sie ist immer so sanft und still. So ein stilles kleines Ding hat es noch nie gegeben.« Aber bei diesen Liebkosungen kratzte eine Haarnadel in der Frisur der gnädigen Frau das Kind unglücklicherweise leicht am Hals und veranlasste diesen Ausbund von Sanftheit zu solch markerschütternden Schreien, wie sie auch ein erklärtermaßen lautes Kind kaum hätte überbieten können. Die Bestürzung der Mutter war übergroß, wurde aber vom Entsetzen der Miss Steele noch übertroffen. und alle drei taten in einem so kritischen Fall alles, was ihnen ihre Zärtlichkeit eingab, um die Qualen der kleinen Leidenden zu lindern. Sie wurde auf den Schoß ihrer Mutter gehoben, mit Küssen bedeckt, die Wunde von der einen vor ihr auf den Knien liegenden Miss Steele mit Lavendelwasser gewaschen und ihr Mund von der anderen mit Zuckerplätzchen vollgestopft. Bei solcher Belohnung für ihre Tränen war die Kleine viel zu klug, mit dem Weinen aufzuhören. Sie schrie und schluchzte nach Herzenslust weiter, stieß mit dem Fuß nach ihren beiden Brüdern, die sie liebevoll streicheln wollten, und ihre vereinten Trostversuche waren wirkungslos, bis Lady Middleton, die sich zum Glück erinnerte, dass eine Woche vorher bei einer ähnlichen Unglücksszene eine Schramme an der Schläfe erfolgreich mit Aprikosenkonfitüre behandelt worden war, das gleiche Mittel auf der Stelle für diesen unglückseligen Kratzer empfahl und eine leichte Unterbrechung in den Schreien der jungen Dame bei dieser Nachricht ihnen Anlass zu der Hoffnung gab, dass es nicht auf Ablehnung stoßen würde. Das Kind wurde deshalb auf der Suche nach dieser Medizin in den Armen seiner Mutter aus dem Zimmer getragen, und da die beiden Jungen trotz der ernsthaften Bitten ihrer Mutter, im Zimmer zu bleiben, es vorzogen zu folgen, blieben die vier jungen Damen in einer Stille zurück, wie sie das Zimmer seit Stunden nicht erlebt hatte. »Armes kleines Ding«, sagte Miss Steele, sobald sie draußen waren, »das hätte ein sehr trauriges Unglück geben können.« »Ich wüsste nicht wie«, rief Marion, »außer wenn sich alles ganz anders abgespielt hätte. Aber so wird oft Alarm geschlagen, wenn es in Wirklichkeit gar keinen Grund gibt, alarmiert zu sein.« »Was für eine reizende Frau Lady Middleton ist«, sagte Lucy Steele. Marion schwieg. Sie war unfähig zu sagen, was sie nicht wirklich empfand, so nichtig auch der Anlass sein mochte, und es blieb deshalb Elinor überlassen, die Unwahrheit zu sagen, wenn Höflichkeit es erforderte. Sie entledigte sich dieser Aufgabe mit Geschick und sprach von Lady Middleton mit mehr Anteilnahme, als sie empfand, obwohl mit weitaus weniger als Miss Lucy. »Und auch Sir John«, rief ihre ältere Schwester, »was für ein charmanter Mann er ist!« Auch hier entbehrte Miss Dashwoods Kompliment in seiner Schlichtheit und Angemessenheit jeder Dramatik. Sie bemerkte lediglich, dass er außerordentlich gut gelaunt und freundlich sei. »Und was für eine entzückende kleine Familie sie sind! Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so prächtige Kinder gesehen. Ich muss sagen, ich bin ganz vernarrt in sie und hänge überhaupt wahnsinnig an Kindern.« »Das muss man fast vermuten«, sagte Elinor lächelnd, »nach dem, was ich heute Vormittag beobachtet habe.« »Ich habe den Eindruck«, sagte Lucy, »dass sie die kleinen Middletons für zu verwöhnt halten, und vielleicht hat man bei ihnen auch des Guten zu viel getan, aber bei Lady Middleton erscheint es so natürlich. Und was mich betrifft, so habe ich Kinder voller Leben und Ausgelassenheit gern. Ich kann sie nicht ausstehen, wenn sie zahm und still sind.« »Ich muss gestehen«, sagte Elinor, »wenn ich in Barton Park bin, denke ich nie mit Entsetzen an zahme und stille Kinder.« Auf diese Worte folgte ein kurzes Schweigen, das zuerst von Miss Steele gebrochen wurde, die sehr zum Reden aufgelegt schien und ziemlich unvermutet sagte, »Und wie gefällt Ihnen Devonshire, Miss Dashwood? Ich nehme an, Sie haben Sussex sehr ungern verlassen.« Einigermaßen erstaunt über die Vertraulichkeit dieser Frage und jedenfalls über die Art, mit der sie gestellt wurde, erwiderte Elinor, dass es so sei. »Norland ist ein unheimlich schöner Besitz, oder?« fügte Miss Steele hinzu. »Wir haben gehört, mit welcher Begeisterung Sir John davon gesprochen hat«, sagte Lucy, die es anscheinend für angebracht hielt, sich für die Freiheiten ihrer Schwester zu entschuldigen. »Ich glaube, wer den Besitz gesehen hat«, erwiderte Elinor, »muss davon begeistert sein, obwohl sicher niemand seine Schönheiten so zu schätzen weiß wie wir.« »Und hatten Sie dort viele flotte Verehrer? In dieser Gegend haben Sie wohl nicht so viele wie? Ich muss sagen, ich finde Sie richtig unentbehrlich.« »Aber wie kommst du bloß darauf?« sagte Lucy und schämte sich anscheinend für ihre Schwester, »dass es in Devonshire nicht so viele vornehme junge Männer gibt wie in Sussex.« »Wieso, liebe Lucy? Ich sag doch gar nicht, dass es nicht so viele gibt. Es gibt doch in Exeter bestimmt einen Haufen flotte Verehrer. Aber woher soll ich denn wissen, was für flotte Verehrer es da in Norland gibt? Ich hatte ja bloß Angst, dass sich die Miss Dashwood in Barton vielleicht langweilen, wenn sie nicht so viele haben wie früher. Aber vielleicht liegt den jungen Damen gar nichts an Verehrern, und sie kommen genauso gut ohne aus. Ich muss sagen, ich finde sie richtig wohltuend, wenn sie sich flott anziehen und anständig benehmen. Aber schmutzig und frech kann ich sie nicht ausstehen. Da ist doch dieser Mr. Rose in Exeter, ein unheimlich flotter junger Mann, der ideale Verehrer, Angestellter bei Mr. Simpson. Aber wenn er einem morgens über den Weg läuft, möchte man am liebsten weggucken. Ihr Bruder war vor seiner Heirat doch bestimmt der ideale Verehrer, Miss Dashwood, so reich, wie er war. »Ich bitte Sie«, erwiderte Elinor, »wie soll ich das wissen, da ich die Bedeutung des Wortes nicht ganz verstehe? Aber so viel kann ich sagen. Wenn er vor seiner Heirat der ideale Verehrer gewesen ist, dann ist er es immer noch, denn er hat sich nicht im Geringsten verändert.« »Ach du liebe Güte! Verheiratete Männer sind doch keine Verehrer, die haben doch was Besseres zu tun.« »Mein Gott, Anne«, rief ihre Schwester, »du redest von nichts anderem wie Verehrern. Miss Dashwood wird glauben, du hast nichts anderes im Kopf.« Und um das Thema zu wechseln, fing sie an, das Haus und die Möbel zu bewundern. Diese Kostprobe von den Miss Steele reichte aus. Die ordinäre plumpe Vertraulichkeit und Dummheit der Älteren brachte ihr keine Sympathie ein, und da Elinor sich durch die Schönheit und das gescheite Aussehen der Jüngeren nicht über ihren Mangel an wirklicher Eleganz und Natürlichkeit täuschen ließ, verließ sie das Haus ohne den Wunsch, sie besser kennenzulernen. Nicht so die Miss Steele. Sie kamen von Exeter mit einem gehörigen Maß an Bewunderung für Sir John, seine Familie und alle seine Verwandten, und ein nicht zu knapp bemessener Teil fiel nun auf seine hübschen Cousinen ab, die sie als die schönsten, elegantesten, tüchtigsten und angenehmsten Mädchen bezeichneten, die sie je gesehen hatten und mit denen besser bekannt zu werden ihnen besonders am Herzen lag. Und besser bekannt zu werden, fand Elinor bald heraus, war ihr unausweichliches Schicksal, denn da Sir John ganz auf Seiten der Miss Steele war, erlaubte die Übermacht ihrer Partei keinen Widerstand, und sie mussten die Art von Intimität über sich ergehen lassen, die darin besteht, dass man beinahe jeden Tag ein oder zwei Stunden im gleichen Zimmer zusammensitzt. Mehr konnte Sir John nicht tun, aber er kam auch nicht darauf, dass mehr nötig war. Zusammensein hieß für ihn schon vertraut miteinander sein, und während seine unentwegten Pläne für ein Zusammentreffen verwirklicht wurden, zweifelte er nicht, dass sie gute alte Freunde waren. Man musste ihm lassen, dass er alles Erdenkliche tat, um eine zwanglose Atmosphäre zu schaffen, indem er die Miss Steele mit allem, was er von den Lebensumständen seiner Cousinen wusste oder vermutete, bis in die intimsten Einzelheiten vertraut machte, und Elinor hatte sie noch nicht öfter als zweimal getroffen, als die Ältere sie bereits zu dem großen Erfolg ihrer Schwester beglückwünschte, seit ihrer Ankunft in Barton die Eroberung eines besonders flotten Verehrers gemacht zu haben. »Ein wahres Glück, sie so jung verheiratet zu sehen«, sagte sie, »und angeblich ist er der ideale Verehrer und sieht unheimlich gut aus. Ich hoffe, Sie haben bald genauso viel Glück. Aber vielleicht haben Sie ja schon irgendwo einen Freund auf Lager.« Elinor hatte wenig Anlass zu glauben, dass Sir John beim Verkünden seiner Vermutungen über ihre Zuneigung zu Edward zurückhaltender sein würde als in Marians Fall. Ja, er machte sogar lieber Witze über sie, da ihr Verhältnis jünger und ungewisser war. Und seit Edwards Besuch hatten sie nicht ein einziges Mal miteinander gespeist, ohne dass er vielsagend und unter so viel Nicken und Zwinkern auf ihre liebsten Wünsche trank, dass er die allgemeine Aufmerksamkeit erregte. Der Buchstabe F war ebenfalls mit schöner Regelmäßigkeit gefallen und hatte Anlass zu so unzähligen Späßen gegeben, dass Elinor nicht länger zweifeln konnte, dass es sich dabei um den witzigsten Buchstaben des Alphabets handelte. Wie zu erwarten, kamen den Miss Steele diese Scherze gerade recht und weckten in der Älteren eine Neugier, den Namen des fraglichen Herrn zu erfahren, die bei aller darin zum Ausdruck kommenden Taktlosigkeit doch ganz ihrem unbändigen Interesse an den Angelegenheiten der Familie entsprach. Aber Sir John spannte die Neugier, die er mit so viel Vergnügen weckte, nicht lange auf die Folter, denn es machte ihm mindestens so viel Spaß, den Namen zu verraten, wie den Miss Steele ihn zu hören. »Sein Name ist Ferrars«, sagte er in deutlich verständlichem Flüstern. »Aber bitte, verraten Sie es nicht, denn es ist ein großes Geheimnis.« »Ferrars«, wiederholte Miss Steele. »Mr. Ferrars ist der Glückliche, wie?« »So, der Bruder Ihrer Schwägerin, Miss Dashwood?« »Ein sehr liebenswürdiger junger Mann, ich kenne ihn sehr gut.« »Wie kannst du so etwas sagen, Anne?« rief Lucy, die die Behauptungen ihrer Schwester häufig zurechtrückte. »Obwohl wir ihm ein- oder zweimal bei unserem Onkel begegnet sind, geht es wohl zu weit, wenn du behauptest, dass wir ihn sehr gut kennen.« Elinor nahm all das mit Interesse und Überraschung zur Kenntnis. »Und wer war dieser Onkel? Wo wohnte er? Wie hatten sie sich kennengelernt?« Ihr lag an der Fortsetzung des Themas sehr, obwohl sie es vorzog, sich selbst nicht daran zu beteiligen. Aber es wurde nichts mehr darüber gesagt, und zum ersten Mal in ihrem Leben fand sie, dass Mrs. Jennings an Neugier auf Belanglosigkeiten oder an dem Bedürfnis, sie mitzuteilen, zu wünschen übrig ließ. Die Art, in der Miss Steele von Edward gesprochen hatte, erhöhte ihre Neugier, denn sie kam ihr eher gehässig vor und legte den Verdacht nahe, dass die Dame etwas Nachteiliges über ihn wusste oder es sich jedenfalls einbildete. Aber ihre Neugier blieb unbefriedigt, denn Miss Steele nahm keinerlei Notiz davon, wenn auf Mr. Ferrers Namen angespielt oder er von Sir John sogar offen ausgesprochen wurde.